Erster Schreiber an den Engel der Kirche in Ephesus, das sagt der, der die sieben Sterne hält. Er geht zwischen den sieben goldenen Lampen. Zweiter, ich kenne deine Arbeit. Ich weiß, dass du dich mühest und geduldig bist. Du magst keine schlechten Menschen. Du hast Leute geprüft, die sagen, sie sind Apostel. Aber sie sind es nicht. Du hast gemerkt, dass sie lügen. Dritter, du bist geduldig. Du hast viel für mich getan. Du bist nicht müde geworden. Vierter, aber ich habe etwas gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Fünfter, denke daran, wie gut es früher war. Ändere dich und tu wieder die Dinge, die du am Anfang getan hast. Wenn nicht, komme ich zu dir und nehme deine Lampe weg. Das mache ich, wenn du dich nicht änderst. Sechster, aber du hast die Taten der Nikolaiten. Ich hasse sie auch. Siebter, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Kirchen sagt. Wer siegt, darf vom Baum des Lebens essen. Dieser Baum steht im Paradies von Gott. Achter Schreiber an den Engel der Kirche in Smyrna, das sagt der Erste und der Letzte. Er war tot, aber er lebt wieder. Neunter, ich kenne deine Probleme und deine Armut. Aber du bist reich. Ich weiß, dass schlechte Menschen schlecht über dich reden. Sie sagen, sie sind Juden, aber das stimmt nicht. Sie gehören zu Satan. Hab keine Angst vor dem, was kommt. Zehnter, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. So werdet ihr geprüft. Ihr werdet 10 Tage lang leiden. Sei treu bis zum Tod. Dann gebe ich dir das Leben als Krone. Elfter, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Kirchen sagt. Wer siegt, wird durch den zweiten Tod nicht verletzt. 12. Schreiber an den Engel der Kirche in Pergamon, 13. Das sagt der, der das scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst. Du wohnst dort, wo Satan herrscht. Aber du hältst an meinem Namen fest. Du glaubst an mich. Antipas war mein treuer Zeuge. Er wurde bei euch getötet, dort wo Satan wohnt. 14. Aber ich habe etwas gegen dich. Einige von euch folgen der Lehre von Bileam. Bileam hat Balak gezeigt, wie er die Israeliten dazu bringt, falsche Götter anzubeten und schlechte Dinge zu tun. 15. Auch bei dir gibt es Leute, die der Lehre der Nikolaiten folgen. 16. Ändere dich. Wenn nicht, komme ich bald zu dir. Dann kämpfe ich mit ihnen mit dem Schwert aus meinem Mund. 17. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Kirchen sagt. Wer siegt, bekommt von mir verborgenes Manna. Ich gebe ihm auch einen weißen Stein. Auf dem Stein steht ein neuer Name. Niemand kennt diesen Namen, nur der, der ihn bekommt. 18. Schreibe an den Engel der Kirche in Thyatira, das sagt der Sohn Gottes. Seine Augen sind wie Feuer. Seine Füße sind wie glänzendes Metall. 19. Ich kenne deine Arbeit. Ich weiß, dass du liebst, glaubst, hilfst und geduldig bist. Du tust jetzt mehr als früher. 20. Aber ich habe etwas gegen dich. Du lässt die Frau Isabel machen, was sie will. Sie sagt, sie ist eine Prophetin. Sie bringt meine Diener dazu, schlechte Dinge zu tun und falsche Götter anzubeten. 21. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu ändern. Aber sie will sich nicht ändern. 22. Ich werde sie krank machen. Die, die mit ihr schlechte Dinge tun, werden auch große Probleme haben. Das passiert, wenn sie sich nicht ändern. 23. Ihre Kinder werden sterben. Alle Kirchen sollen wissen, dass ich die Gedanken und Gefühle der Menschen kenne. Ich werde jedem geben, was er verdient. 24. Ich sage euch anderen in Thyatira, ihr folgt nicht dieser falschen Lehre. Ihr kennt nicht die tiefen Geheimnisse von Satan. Ich werde euch keine neue Last geben. 25. Haltet nur fest, was ihr habt, bis ich komme. 26. Wer siegt und bis zum Ende tut, was ich will, dem gebe ich Macht über die Völker. 27. Er wird sie mit einem eisernen Stab regieren. Er wird sie wie Töpfe zerbrechen. 28. Das habe ich auch von meinem Vater bekommen. Ich werde ihm den Morgenstern geben. 29. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Kirchen sagt.